Pak-Bong-Ju, Vorsitzender des Ministerkabinetts der TVRK, informierte sich im Bezirk Südpyongan über den Ackerbau. Bei der Besichtigung mehrerer genossenschaftlicher Landwirtschaftsbetriebe, in denen jetzt die Getreide geerntet und gedroschen werden, ermutigte er die Bauern und traf die Maßnahmen dazu, dass die benachbarten Einheiten die Landmaschinen und Zubehöre für den Ackerbau ausreichend zur Verfügung stellen. Zuvor besuchte er das Naturenergieinstitut der Staatlichen Akademie der Wissenschaften und den 13. Nationalen Wissenschaftlich-Technischen Kongress mit Ausstellung im Bereich Nanotechnik und hob dabei hervor, dass die Wissenschaftler und Techniker ihre Rolle weiter erhöhen sollten.